1-1 live. Absolut Club. Die Clubparty für den Sektor. Lauter als im Radio. Ihr feiert mit 1-1 live. 1 live. Moving. Was war eigentlich alles los bei Tomorrowland? Winter Malucci wäre fast den Berg nicht hochgekommen im Schneesturm. Yes, guys, we are completely stuck here in the snowstorm. I guess they come picking us up now and then we walk the rest. And I will see you guys ASAP and I'm almost there. It will just take a bit longer. Ich kann euch bestätigen, alle sind angekommen. Alok hat auch bei minus 9 Grad aufgelegt. Und Afrojack und Lukas und Steve haben ihren neuen Song vorgestellt. Brandneu rausgekommen dieses Wochenende. Hier ist Control im Mix. Der Moving Mix. I just lost all control. I just lost all control.

Der We Are Your Friends Edit von Marlon Hofstadt. Und Marlon hat heute Morgen 6 Uhr unserer Zeit umgerechnet in Miami beim Ultra Music Festival ein Back-to-Back-Set mit Armin van Buuren gespielt. Und er hat auch seinen neuen Track mitgebracht. Deswegen kleine Message, kleiner Live-Shout von Marlon Hofstadt aus Miami. Yo, Kids, I just woke up in Miami and you know what is officially released now? Breathe is finally out now. And stop complaining, when are you gonna release Breathe? Because it's out, it's out. Ich kann auch mal wiederholen, it's out, Breathe. Neue Single von Marlon Hofstadt. Die spiele ich jetzt noch, dann Schluss. 1:1 Live. Moving Mix. Mit Jan-Christian Zeller. Und mit dem brandneuen Marlon Hofstadt Track. Good. Marlon Hofstadt, First Play in 1 Live Moving. Und das war der 1 Live Moving Mix. Listen again, die ganze Show, wenn ihr wollt, ab morgen in der neuen App ARD Sounds.